Deutschlandfunk Kultur Interview. Zu Gast Basil Kerski, deutsch-polnischer Publizist, Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Und wir feiern heute ein wichtiges Jubiläum, 20 Jahre Euro. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro eingeführt als Buchwährung, dann später Jahreswechsel 2001, 2002 auch als, als Scheine und eben Geldstücke, die man da in der Hand haben konnte. Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie den ersten Euro in der Hand hatten? Waren Sie in Deutschland oder in Polen? In Polen gibt es natürlich keinen Euro. Natürlich. Ja, das war aufregend. Also vor allem meine Kinder fanden es spannend, mit neuen Münzen zu handhaben, die man ja schon vor dem 1. Januar sich besorgen konnte. Das Komische ist ja, dass ich den Euro eigentlich von Anfang an mochte. Ich mochte dieses Geldstück, hinter dem diese Vision des vereinten Europas stand. Ja, da bin ich Ihrer Meinung. Also ich hatte auch nicht so eine emotionale Bindung zur D-Mark. Vielleicht sind wir nicht die Protagonisten des Wirtschaftswunders. Ich fand das auch ein Zeichen des neuen Aufbruchs. Auch etwas, was mit 89 zusammenhing. Neues Europa, neue Visionen, neue Wirklichkeiten. Neue Wirklichkeiten. 19 Länder haben den Euro jetzt. Es gibt natürlich Kritiker, die sagen, die gemeinsame Währung hat sich überhaupt nicht bewährt. Es würde diesen 19 Ländern die politische Reife fehlen für die wirkliche Zusammenarbeit. Insgesamt für die EU, Herr Kerski, was würden Sie sagen? Ist der Euro Fluch oder Segen? Ja, das ist wie mit der Glücksfrage, die wir am Anfang besprochen haben. Also ich glaube, wir sollten genau hinschauen, was funktioniert und daraus unser Glücksgefühl speisen. Ich glaube, das ist von der nicht-europäischen Sicht gesehen eine Erfolgsgeschichte. Es ist ein einheitlicher Wirtschaftsraum mit einer doch stabilen Währung, trotz aller Weltwirtschaftskrisen, mit niedriger Inflation. Ich glaube, die Vorzüge überwiegen. Wir wissen aber sehr wohl, wie groß die Trennungsschmerzen sind. Und das schafft so ein Gefühl des Unglücks bei einigen. Aber lassen Sie uns gerade noch mal bei den Vorzügen bleiben. Wir haben heute früh mit Eckhard Stratenschulte gesprochen, dem geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Nationalstiftung. Und der hat was Ähnliches gesagt. Nichtsdestotrotz muss man ja auch mal sagen, nach 20 Jahren, wir haben eine stabile Währung nach innen und nach außen. Also der Außenkurs ist stabil, der Austauschkurs. Und nach innen ist der Euro auch stabil. Wir haben eine ganz geringe Inflationsrate. Insofern können wir auch ökonomisch durchaus zufrieden sein nach 20 Jahren. Ich finde, das muss man tatsächlich mal festhalten bei aller Kritik. Oder? Was sagen Sie? Das ist vollkommen richtig. Aber so wie wir über das Glück sprachen, es ist eine Wahrnehmung der eigenen Situation. Und sie hängt sehr wohl damit zusammen, auf welche Fakten wir schauen. Genauso ist es mit dem Euro. Es ist objektiv gesehen eine doch Erfolgsgeschichte im Großen und Ganzen. Aber dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass diese Währung eine so starke Identifikation hervorruft, zum Beispiel in Deutschland, wie die D-Mark. Wie damals die D-Mark. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die D-Mark eben in der Nachkriegszeit eingeführt wurde und dann der Nationalsozialismus zu Ende war und man gemeinsam in das Wirtschaftswunder ging und sich eben so stark damit identifiziert hat. Auch für viele Ostdeutsche, das war dann das Symbol der vollzogenen deutschen Einheit. Richtig, genau. Und dann hatten die Ostdeutschen diese D-Mark noch gar nicht so lange und dann bekamen sie den Euro. Dann aber die Frage, hat sich vielleicht Deutschland in der letzten Zeit unklug verhalten, weil man ja so die Ideen, die man hatte, wie der Euro funktionieren sollte, durchgesetzt hat, auch gegen andere Ideen, die zum Beispiel nicht so eine Austeritätspolitik gut geheißen haben. Also unklug, wenn ich in diesem Zusammenhang an etwas denken soll in den letzten 20 Jahren, dann war es doch die Finanz- und Haushaltspolitik etwa vor 10 Jahren. Jahren, als es vor allem die Deutschen waren, die die Kriterien nicht einhielten, die Stabilitätskriterien und damit ja so etwas wie mangelnde Disziplin einführten in diesen Bereich. Heute wundern sich die Deutschen, dass wie sich die Franzosen oder vor allem die Italiener in Haushaltsfragen verhalten. Aber ich glaube, es waren leider die Deutschen. Es war die deutsche Politik vor über einem Jahrzehnt, die hier ein falsches Vorbild gegeben hat. Gut. Aber das heute darf man nicht vergessen. Ja, wahrscheinlich darf man das nicht vergessen. Trotzdem ist es ja jetzt, habe ich den Eindruck so, dass eben diese Idee, dass die Deutschen sich als Sparmeister gerieren, sehr viel Unmut hervorgerufen hat. Hören wir nochmal Eckhard Stratenschulte, Vorstand eben der Deutschen Nationalstiftung. Also sie hat sie näher zusammengebracht. In dem Sinne auch, dass klar geworden ist, dass wir unser Schicksal miteinander verbunden haben und dass wir nur gemeinsam vorangehen können. Sie hat allerdings auch zu großen Streitigkeiten geführt. Das hat damit zu tun, dass wir hier sehr unterschiedliche Kulturen haben, die aufeinander prallen. Also während die Deutschen sagen, Solidarität ist eine Zweibahnstraße, jeder muss seine Hausaufgaben machen und wir sind für die anderen nicht verantwortlich, sagen die anderen, und man kann hinzufügen, zu Recht, Deutschland profitiert wie kein anderes Land von dieser Währungsunion und deshalb kann es dafür auch etwas zahlen. Also die Deutschen sollen zahlen. Zahlen sie genug? Also zunächst einmal, was mir hier fehlt in der Aussage von Herrn Stratenschulte, ich glaube, alle Euro-Mitgliedsländer profitieren von dieser Währung. Es ist vollkommen hier zu Recht von Stratenschulte die deutsche Perspektive genannt worden. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass vor allem in der Weltwirtschaftskrise trotz aller tragischen Auswirkungen auch die Südländer gestärkt wurden durch den Euro. Das ist vielleicht eine unpopuläre These, die ich hier äußere, aber ich glaube, die Solidarität funktioniert in Bezug auf alle europäischen Länder. Nur der Euro hat einen Haken, sozusagen. Er hat keine politische Identität. Also er ist doch ein sehr abstraktes System. Man sieht vielleicht noch den Bankchef Italiener Draghi und das war's. Ich glaube, es ist ein Mechanismus, der von den Bürgern nicht verstanden wird, weil ihnen der politische Überbau, auch die politische Vermittlung fehlt. Aber insgesamt würde ich sagen, vom Euro haben alle profitiert, vor allem in diesen sehr, sehr schwierigen Jahren der Weltwirtschaftskrise. Es gibt ja dieses schöne Zitat übrigens noch von EZB-Präsident Mario Draghi. Kennen Sie das? Er sagt, der Euro ist wie eine Hummel. Die ist eigentlich zu schwer, um zu fliegen, aber sie fliegt trotzdem. Und insofern sagt er, das ja. Das kannte ich nicht. Also bei aller Kritik, er fliegt dieser Euro. Und vielleicht ist es richtig, was Sie sagen, dass eigentlich alle, die im Euro sind, also diese 19 Länder, auf ihre Weise davon profitieren. Absolut, sonst würde ja nicht funktionieren. Sonst hätten wir auch nicht die doch sehr positiven Wirtschaftsdaten. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Inflation im Euroraum seit eben in diesen zwei Jahrzehnten. Das sind phänomenale volkswirtschaftliche Daten. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und die betreffen den gesamten Wirtschaftsraum. Basil Kerski sagt das, deutsch-polnischer Publizist, hier zu Gast in Studio 9.